Camilles Vater empört sich über diese Zuweisung. Camille ist nicht hochmütig. Über das, was andere seiner Tochter vorwerfen. Sie weicht nur keinen Millimeter zurück vor dem, was ihr ihrer Meinung nach zusteht. Und wenn sie verletzbar ist, dann nur, weil sie beseelt ist von grandioser Unerbittlichkeit. Papa. Mag sich Isabelle Adjani als Camille mit ihrem Papa ein wenig beschämt zeigen vom hohen Lob ihres Vaters, so ist es doch genau diese Spannbreite zwischen Verletzlichkeit und Unerbittlichkeit, in der Bruno Nüthen sein Bild dieser Künstlerin im Film Camille Claudel zeichnet. Schließlich ist die Frage, die Claudel am Anfang stellt, unterm Strich nur rhetorisch. Was meinst du, ob ich überhaupt berufen bin, Bildhauerin zu werden? Wo ich doch so gern träume. Nüthens Film Camille Claudel beginnt mit der Szene, wenn die junge Bildhauerin nachts auf einer Baustelle Lehm für ihre Arbeit stiehlt, um dann das große Rodin-Kapitel zu eröffnen. Glaubst du, dass er sich genauso skandalös benimmt, wie seine Arbeiten sind? Alle seine Modelle haben eine Affäre mit ihm gehabt. Claudel trifft auf Rodin. Sieh mal, wie schön du bist. Sieh mal. Und es beginnt eine zutiefst ambivalente Beziehung zwischen der Frau, der Künstlerin und dem Bildhauer, der schon damals als der Große gesehen wurde. Claudel und Rodin, das sind Zartheit, Besessenheit. Mademoiselle Claudel ist eine große Bildhauerin. Aber auch Enttäuschungen und Verletzungen, die sich beide zufügen. Etwas ist passiert, nicht? Du musst entscheiden, Rodin, zwischen deiner Frau und mir. Wenn Isabelle Adjani und Gérard Depardieu damals 1988, als der Film entstand, die beiden größten französischen Filmstars, wenn Adjani und Depardieu aufeinander prallen, explodiert die Energie. Welche Ideen du auch immer hast, ich verlange, dass du sie mir künftig vorlegst. All die festgefügten Strukturen und Vorurteile des 19. Jahrhunderts, die gegenüber Frauen mit eigenem Verstand, eigener Kreativität, eigener Intelligenz, fliegen den beiden, die jahrelang eine verschwiegene Affäre pflegten, um die Ohren. Du bist eine drittklassige Bildhauerin. Dafür greifst du aber eine drittklassige Bildhauerin ziemlich heftig an. Es kommt alles von mir, nichts von dir. Bruno Nüthens großartiger Film, als DVD erhältlich, zeichnet das komplexe Bild einer komplexen Künstlerpersönlichkeit. Bei Nüthen ist Camille Claudel nicht passivisches Opfer allein, sondern die Leidenschaft und das Begehren, das sie gegenüber Rodin, ihrem Geliebten, aber auch der Gesellschaft, ihrer Zeit und der Kunst entgegenbringt, hat etwas enorm Kraftvolles. Um dann allerdings am Ende am Widerstand der Gesellschaft zu zerbrechen. Camille Claudel zieht sich immer mehr zurück, verfällt phasenweise in Paranoia. Rodin, die Machenschaften von Rodin, da bin ich sicher. Bis sie schließlich von ihrem Bruder und ihrer Mutter für verrückt erklärt wird. Ein brutaler Akt der Ausgrenzung. Am Ende Isabelle Adjani in einem vergitterten Fahrzeug der Nervenheilanstalt. Wo Bruno Nüthen seine Camille Claudel-Erzählung abschließt, mit diesem 10. März 1913, dem Abtransport, da setzt Bruno Dumont an. Sein Film Camille Claudel 1915 zeigt die Künstlerin als Verlassene, als Verlorene in der Anstalt. Und wo Isabelle Adjani, die Bildhauerin, noch in großer, praller Theatralik, mitunter mit einer Prise Pathos zu viel am Ende darstellte, gibt bei Bruno Dumont Juliette Binoche, dieser weggesperrten Künstlerin, eine karge Verzweiflung eingegraben in das versteinerte, leblos gewordene Gesicht. Ein düsterer Wurf, dieser Film aus dem Jahr 2013. Brief in die Welt draußen. Ma chère Henriette, c'est de bien loin que je vous écris. Depuis le jour où j'ai été enlevée de chez moi par la fenêtre, j'ai bien essayé souvent de communiquer avec vous. Meine liebe Henriette, ich schreibe dir aus der Ferne. Seitdem ich weggebracht wurde, habe ich das oft versucht, aber ich werde wie eine Kriminelle Tag und Nacht überwacht. Jetzt bin ich in Montsevert, in der Nähe von Avignon. Wie ich leide, seitdem man mich aus meinem Studio gerissen und hier eingesperrt hat. Paul kommt am Sonntag hierher. Ich hoffe, eines Tages hier herauszukommen. Eine Hoffnung, die sich nicht erfüllen wird. Nach 30 Jahren in psychiatrischen Anstalten stirbt Camille Claudel im Oktober 1943 in Montsevert in vollkommener Einsamkeit. Im Gegensatz zu Rodin war die Künstlerin da schon vergessen. Erst viele Jahre später wird das Leben und das Werk von Camille Claudel wiederentdeckt.